So sprach Jahwe, gehe hinab zum Palaste des Königs von Juda und sage dort dieses Wort und sprich, höre das Wort Jahwes, König von Juda, der du auf dem Thron David sitzest, du samt deinen Dienern und deinem Volke, die durch diese Tore eingehen. So spricht Jahwe, übt Recht und Gerechtigkeit und rettet den Beraubten aus der Gewalt des Bedrückers. Fremdlinge aber, Waisen und Witwen bedränget nicht und vergewaltigt nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Orte. Denn nur wenn ihr solches tut, werden durch die Tore dieses Palastes Könige einziehen, die als Nachkommen Davids auf seinem Throne sitzen, mit Wagen und mit Rossen daherfahren, und er selbst und seine Diener und sein Volk. Wenn ihr aber nicht auf diese Worte hört, so schwöre ich bei mir selbst, ist der Spruch Jahwes, dass dieser Palast eine Wüstenei werden soll. Denn so spricht Jahwe in Betreff des Palastes des Königs von Juda, Gilead gleich giltst du mir, gleich dem Gipfel des Libanon. Fürwahr, ich will dich zur Steppe machen, gleich unbewohnbaren Städten, und will Verderber wieder dich zum Kampfe weihen, einen jeden mit seinen Waffen, dass sie deine auserlesenen Zedern fällen und ins Feuer werfen. Viele Nationen aber sollen an dieser Stadt vorüberziehen und einer zum anderen sprechen, warum ist Jahwe so mit dieser großen Stadt verfahren? Da wird man dann antworten, weil sie von dem Bunde mit Jahwe, ihrem Gott, abtrünnig geworden sind und sich vor anderen Göttern niederwarfen und ihnen dienten. Weinet nicht um einen, der tot ist, noch äußert seinethalben Beileid, weinet vielmehr um den, der fortgezogen ist, weil er nicht mehr zurückkehren und sein Heimatland wiedersehen wird. Denn also spricht Jahwe in Betreff Salums, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, der anstelle seines Vaters Josia König ward, der fortgezogen ist von diesem Ort, er wird nicht mehr hierher zurückkehren, sondern an dem Orte, wohin sie ihn gefangen geführt haben, da wird er sterben. Dieses Land aber wird er nicht mehr sehen. Wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten ohne Entgelt arbeiten lässt und ihm seinen Lohn vorenthält, der da spricht, ich will mir ein geräumiges Haus und weite Gemächer erbauen. Der sich seine Fenster weit ausbricht, mit Zedernholz täfelt und mit Männig bemalt. Bist du damit König, dass du dich im Bauen mit Zedernholz ereiferst? Dein Vater aß und trank ja auch, aber er übte Recht und Gerechtigkeit, da ging's ihm wohl. Er schaffte Recht dem Bedrückten und Armen, da ging's ihm wohl. Heißt nicht das mich erkennen? Ist der Spruch Jahwes. Deine Augen aber und dein Sinn sind auf nichts als auf deinen Gewinn aus und auf das Blut Unschuldiger, es zu vergießen, und auf Bedrückung und auf Erpressung, sie auszuüben. Darum spricht Jahwe in Betreff Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, also, man wird ihm keine Totenklage halten, ach, mein Bruder, und ach, Schwester. Man wird nicht um ihn klagen, ach, Gebieter, und ach, seine Herrlichkeit. Wie man einen Esel begräbt, wird er begraben werden, indem man ihn fortschleift und weit draußen vor den Toren Jerusalems hinwirft. Steig auf den Libanon und schreie und in Basan lass deine Stimme erschallen und schreie vom Abarim-Gebirge aus, denn zerschmettert sind alle deine Lieblinge. Ich habe zu dir geredet, als du noch in sicherer Ruhe lebtest, doch du sprachst, ich mag nicht hören. Das war deine Art von Jugend auf, dass du meinem Befehle nicht gehorchtest. Aller deiner Hirten Hirt wird nun der Sturmwind sein, und deine Lieblinge werden in die Gefangenschaft ziehen, ja, alsdann wirst du zu Schanden und mit Scham bedeckt werden ob aller deiner Bosheit. Die du auf dem Libanon wohnst, in Zedern nistest, wie wirst du ächzen, wenn dich Wehen ankommen, zittern wie eine Gebärende. So wahr ich lebe, ist der Spruch Jahwes, wäre auch Chonja, der Sohn Jojakims, der König von Juda, wie ein Siegelring an meiner rechten Hand, so will ich dich doch von da wegreißen und dich in die Gewalt. Derer, die dir nach dem Leben trachten, und in die Gewalt derer, vor denen dir graut, und in die Gewalt Nebukadrezars, des Königs von Babel, und in die Gewalt der Chaldäer überliefern und dich nebst deiner Mutter, die dich geboren hat, in ein fremdes Land schleudern, wo selbst ihr nicht geboren wurdet, und dort sollt ihr sterben, in das Land aber, wohin zurückzukehren sie Verlangen tragen, dahin werden sie nicht zurückkehren. Ist denn dieser Chonja da ein verächtliches und zerschlagenswertes Gebilde? Oder ein Gefäß, an dem niemand gefallen hat? Warum wurden denn er und seine Nachkommen fortgeschleudert und hingeworfen in jenes Land, das sie nicht kannten? O Land, Land, Land, höre Jahwes Wort! So spricht Jahwe, trag diesen Mann als Kinderlosen in die Bürgerrolle ein, als einen Mann, dem es Zeit seines Lebens nicht glückt, denn es wird keinem seiner Nachkommen glücken, auf Davids Thron zu sitzen und fernerhin über Juda zu herrschen.